In deinem kleinen Haus brennt nie wieder Licht. Worte können nicht ausdrücken, wie ich dich vermiss. Ich war so ein Bengel, Oma war ein Engel. Nur das Allerbeste, gut genug für ihren Enkel. Kannst du dich erinnern an den Tag, als ich mir Ohrlöcher stechen ließ? Du hast geweint vor Enttäuschung, das vergess ich nie. Hab mich so sehr dafür geschämt, dass ich den Blick senkte. Kein Tag, der vergeht, an dem ich nicht an dich denke. Eine starke Frau, stolz und immer geradeaus. Wolltest, dass man mich auf den Namen deines Vaters tauft. Oma brachte mir bedingungslose Liebe bei. Oma stand um drei nachts auf und machte Spiegelei. Denn für dich gab es nie was Wichtigeres. Und ich hab immer gebetet, dass du mich nie verlässt. Hab mich weinend in mein Zimmer eingesperrt, als du gingst. Und ich wünschte, ich könnte noch einmal hören, wie sehr du mich liebst. There are no words that can express how I feel. Danke dir für die Musik. Ich hoffe, meine Worte kommen an im Paradies. Hör so oft noch deine Stimme, wie du sagst, ich solle aufpassen. Wie du sagst, du liebst mich mehr als deinen Augapfel. Oma schuftete sich früher auf den Tabakfeldern ab und hat die wundervollste Frau für mich zur Welt gebracht. Omas Weisheiten sind mehr wert als alle Schätze dieser Erde. Eine ganze Bücherei kann nicht ersetzen, was ich lernte. Leider wirst du meine Hochzeit nicht erleben, meine Kinder nicht erleben. Kannst noch immer nicht verstehen, aber ich glaub, der Himmel brauchte seinen Engel wieder. Sollte ich eine Tochter haben, nenn ich sie Sophia. Und manchmal muss ich weinen, wenn ich an dich denk. Und manchmal muss ich lachen, wenn ich an dich denk. Und manchmal, wenn ich abends draußen sitz und rauch, fehlt das Licht aus deinem Haus, denn es ist aus. There are no words that can express how I feel. Reinschauen, fragen, wie es dir geht. Noch ein letzter Kuss, bevor dein Herz nicht mehr schlägt. Ein allerletztes Mal streift deine sanfte Hand durch mein Haar. Und ich sage gute Nacht zum letzten Mal. Nur noch einmal bei dir reinschauen, fragen, wie es dir geht. Ein letzter Kuss, bevor dein Herz nicht mehr schlägt. Ein allerletztes Mal streift deine sanfte Hand durch mein Haar. Und ich sage gute Nacht zum letzten Mal. There are no words that can express how I feel.